Andacht vom 2.3.2022, Reinhard Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Autorität. Leute, wir müssen euch eine Frage stellen. Dieser junge Mann, Daniel, hat nun 4 Jahre bei uns gelebt. Er kennt mich wie sonst niemand. Er sieht, wie ich lebe. Er sagte vor einer Weile: Reinhard und Debbie, ihr müsst ein Eheseminar anbieten. Wir haben gestern mit Debbie geredet. Sie tut das nicht gern, weil sie nicht gern vor irgendjemandem steht und spricht. Ich denke, außer der IPS, wo sie lehrt, hat sie wohl 5-mal irgendwo gelehrt. Sie sagt immer: Gott hat dich gerufen zu predigen, ich bin gerufen, in der Küche meine Aufgaben zu verrichten. Ich aber glaube, sie hat auch etwas zu geben. Wenn ihr meint, dass wir ein Eheseminar machen sollten, dann schickt uns eine Nachricht. Es wäre ein Wochenende in demselben Hotel, wo wir für das Herzseminar waren. Ich möchte über etwas reden. Die Schriftstelle, die ich las, ist spannend. Schaut, was Jesus sagte. Und Jesus wunderte sich. Dieses Wort wird öfter verwendet. Jesus wunderte sich mehrmals. Er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Der Unglaube der Menschen verursachte in ihm eine starke Reaktion. Wie kann das sein? Was ist hier los, Leute? Hier in Matthäus 8, Vers 10 wunderte sich Jesus auch. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Jesus staunte über den Glauben des Hauptmanns. Er hatte solchen Glauben noch nie erlebt. Jesus spricht weiter: Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden im Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Jesus war tief beeindruckt vom Glauben eines Mannes. Welcher Glaube beeindruckt Jesus? Das war nicht irgendein Glaube. Wenn die Bibel erzählt, dass Jesus wirklich erstaunt war über diesen Glauben, das muss etwas Großes gewesen sein. Schaut, wie die ganze Geschichte ablief. Vers 5. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm. Dieser Mann war nicht einmal ein Jude. Er gehörte nicht zum Volk Gottes. Er war ein Feind und ein Ungläubiger. Er diente der römischen Armee, die Israel besetzt hatte. Er war von den Juden verhasst und verachtet. Dieser Hauptmann kannte nicht die Geschichte Israels und die Wunder, die Gott schon getan hatte. Er kannte auch Jesus nicht wirklich. Und er war ein Heide, ein Sünder, ein Böser. Er hatte ein Problem. Sein Diener war krank. Kein Familienmitglied, nur der Diener. Und er war ein Hauptmann. Er hätte viele Diener haben können. Er hätte viele Ärzte aufsuchen können, aber er ging zu Jesus. Das ist sehr ungewöhnlich. Er sagte zu Jesus: Jesus, mein Diener liegt zu Hause im Bett. Er ist gelähmt und hat Schmerzen. Offensichtlich hatte der Diener entweder eine Krankheit oder einen Unfall, denn der Hauptmann hätte sich bestimmt keinen kranken Sklaven gekauft. Es war also etwas geschehen und nun war der Diener gelähmt. Der Hauptmann bittet Jesus, den Diener zu heilen. Schaut, was Jesus in Vers 7 antwortet: Ich werde kommen und ihn heilen. Hier wären alle, die glauben, begeistert gewesen und hätten sich gefreut, dass Jesus zu ihnen kommt. Problem gelöst. Ich konnte Jesus überzeugen, ein Wunder zu tun. Was aber, antwortete der Hauptmann, das ist wirklich schockierend. Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Ich bin überzeugt, dass Jesus von dieser Aussage so beeindruckt war. Dieser Hauptmann hatte keinerlei Glaubensgeschichte, und er sagte: Ich bin nicht würdig, dass du zu mir kommst. Aber schaut, ein Römer in dieser Position fühlte sich sehr hochgestellt, er war Hauptmann. Zu sagen, dass er nicht würdig sei, einen Rabbi in seinem Haus zu empfangen, macht gar keinen Sinn. Denn ein Hauptmann konnte jedem Rabbi befehlen, in sein Haus zu kommen, und kein Rabbi hätte sich dem widersetzen dürfen. Dieser Mann aber fühlte sich nicht würdig, einen Rabbi in sein Haus einzuladen. Die große Frage ist, warum möchte er, dass Jesus seinen Dienern heilt, doch zugleich will er nicht, dass Jesus in sein Haus kommt? Ich betrachte mich nicht als würdig, dich in meinem Haus zu empfangen, aber ich traue dir zu, dass du meinen Diener heilst. Das ist lustig. Dann erklärt er: Jesus, alles, was du tun musst, ist zu befehlen. Ein Wort reicht aus und ich weiß, dass das Wunder geschehen wird. Hier wunderte sich Jesus, denn dieser Mann verstand etwas, was viele Menschen aus dem Volk Gottes und auch viele Christen nicht verstehen. Er sagte zu Jesus: Ich bin ein Mann unter Autorität. Wenn ich einem Soldaten befehle, zu gehen, dann geht er, und wenn ich einen rufe, dann kommt er. Er drückte aus: Es ist nicht nötig, dass du in mein Haus kommst. Du brauchst nur einen Befehl zu geben, dann geschieht das Wunder. Und Jesus staunte über seinen Glauben, denn dieser Glaube gründet auf einer einfachen Wahrheit. Er hatte Autorität verstanden. Ich sehe, dass die Christen überall auf der Welt heutzutage Autorität nicht verstehen. Wir kämpfen, um wahren und einfachen Glauben zu haben, und haben nicht verstanden, was es mit der Autorität auf sich hat. Der Mann sagte: Wenn ich einem meiner Diener etwas befehle, kann er nicht aus. Er muss gehorchen. Und er verstand, warum sie gehorchen mussten. Nicht einfach, weil er ein Hauptmann war, sondern weil er Autorität hatte. Die Waffen eines Hauptmanns geben dem Centurio Macht, aber nicht Autorität. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, aber die Kraft ohne Autorität ist nicht gut genug. Wenn die Christen nicht begreifen, wie Kraft und Autorität zusammenspielen, wird der Teufel, der keine Autorität hat, sie austricksen und beherrschen. Der Teufel hat keine Autorität und bringt im Leben von Christen so viel Durcheinander. Und das nur, weil sie nicht begreifen, was Autorität ist. Sie glauben die Lüge, dass Satan Autorität hat. Überlegt und zeigt mir eine Bibelstelle, wo der Teufel die Autorität über die Erde erhalten hat. Aber die Christen predigen seit Jahrhunderten, dass Satan Autorität hat, bestimmte Dinge zu tun. Und Leute, die nicht ganz so dumm sind, lernen zumindest: Pass auf, in dem Moment, wo du sündigst, gibst du dem Teufel Autorität über dich. Das ist so falsch. Sünde ist nie gut, ganz klar. Aber die Sünde bietet Satan höchstens eine Gelegenheit, niemals aber Autorität. Deshalb schreien die Christen: Im Namen Jesu, ich glaube, ich glaube, ich glaube in Jesu Namen. Und nichts geschieht. Ich war in so vielen Veranstaltungen, wo sie versuchten, Dämonen auszutreiben. Sie geboten im Namen Jesu. Die Leute schrien und weinten und wandten sich und nichts geschah. Denn so funktioniert Autorität nicht. Dieser Mann hatte Glauben in die Weise, wie Autorität funktioniert. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal mit einem wirklich ernsthaft dämonisierten Mädchen zu tun hatte. Das war 1992. Sie war 16 Jahre alt und keine Christin. Sie steckte zu zutiefst in Spiritismus. Irgendeine Hexe hatte ihr, als sie 12 Jahre alt war, erzählt, dass sie mit 16 Jahren sterben müsse. Dieses Mädchen war auch noch in andere okkulte Praktiken verwickelt. Sie brachten das Kind zu mir, nachdem sie eine ganze Nacht lang versucht hatten, die Dämonen auszutreiben. Diese Dämonen spielten ihre Spielchen mit ihnen. Diese Dämonen sprachen perfekt Englisch, obwohl das Mädchen kein Englisch konnte. Um es kurz zu machen, als sie es zu mir brachten, sagte ich ein Wort, und die Dämonen verließen dieses Kind für immer. Es war eine Sache von Sekunden. Ich deutete mit meinem Finger auf dieses Mädchen und sagte: Out! Ich nahm den Namen Jesu nicht in den Mund. Ich sagte sonst gar nichts, nur raus. Plötzlich war das Mädchen geheilt und völlig normal. Ich habe sie ein paar Jahre später nochmal gesehen. Sie war eine absolut normale junge Dame. Wie also willst du wahren und einfachen Glauben im Reich Gottes haben, wenn du nicht weißt, wie Autorität funktioniert? Autorität funktioniert nicht, indem man den Namen Jesu laut ausruft. Die 7 Söhne von Skephas benutzten den Namen Jesu, doch es bekam ihnen nicht besonders gut. Apostelgeschichte 19. Sie sagten: Im Namen Jesu, den Paulus predigt, befehlen wir den Dämonen zu gehen. Und was geschah? Dieser dämonisierte Mann fiel die 7 Männer an und schlug und überwältigte sie, so daß sie nackt und verwundet flohen. Aber die Dämonen sagten auch etwas. Jesus kennen wir und Paulus auch. Aber wer seid ihr? Ihr seht, Dämonen und der Teufel wissen sehr genau, wie Autorität funktioniert. Sehr klar. Aber die Christen wissen es nicht. Deshalb haben sie so wenig Glauben. Und deshalb wunderte sich Jesus so über den Glauben des Hauptmanns. So, wie also funktioniert Autorität? Autorität hat man nicht, weil man schlau genug ist oder genügend gelernt hat. Autorität funktioniert nicht deshalb, weil jemand streng und aggressiv genug im Namen Jesu brüllt. Ich persönlich benutze dieses in Jesu Namen als Teil meines Gebets so gut wie gar nicht. Ich mag es nicht. Auch hier wurden einige Schriftstellen aus ihrem Kontext gerissen. Was auch immer ihr in meinem Namen bittet, es wird euch gegeben. Ohne den Zusammenhang und den geschichtlichen Hintergrund zu beachten, und es wurde eine ganze Doktrin auf diesen Versen aufgebaut. Wenn man am Ende eines Gebets im Namen Jesu anfügt, wird wie durch Zauberhand etwas geschehen. Was wir nicht begriffen haben, ist, dass in der Floskel in Jesu Namen keinerlei Autorität steckt. Es gibt heutzutage viele Jesusse, die leben. Es gibt Soccerspieler, die Jesus heißen. Das ist ein Name, den die Eltern ihren Kindern in vielen südamerikanischen Ländern geben. Wenn die Bibel sagt, dass Jesus der Name über allen anderen Namen ist, müssen wir den Kontext verstehen. Paulus schreibt in Kapitel 2 an die Philipper: Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was lehrt Paulus uns? Paulus lehrt hier über das Prinzip von Autorität. Er spricht nicht von einer magischen Wirkung des Namens. Warum sagt er, dass sich jedes Lebewesen vor ihm verbeugen wird? Wegen des Prinzips der Autorität. Jesus demütigte sich. Er erniedrigte sich. Deshalb erhöhte ihn Gott. Der Satz im Namen Jesu wurde unglücklicherweise total missverstanden. Was wir besser sagen sollten, ist im Rang Jesu. Im Kontext ist das sehr klar. Paulus lehrte nie, dass der Name selbst eine magische Wunderkraft besitzt. Aber in der Autorität, die mit dieser Person Jesus Christus verbunden ist, liegt die Kraft. Er sagt, weil wir in Jesus Christus gekommen sind, haben wir jetzt diese Autorität, die Christus hatte. Und genau da gibt es so viele Missverständnisse. Schaut, die Männer denken so oft, dass ihre Frauen sich ihnen unterwerfen müssen, weil sie das Oberhaupt sind. Meiner Ansicht nach ist das Irrglaube. Wenn ich ein Eheseminar mache, werde ich diese falsche Lehre bestimmt konfrontieren. Warum? Weil kein Ehemann eine Autorität hat, weil er männlich und verheiratet ist. Wir haben Autorität nicht richtig verstanden. Deshalb haben wir so wenig Glauben. Schaut, wenn Jesus den Glauben dieses Mannes als Vorbild nimmt, dann hat uns das etwas zu sagen. Was sagte dieser Hauptmann? Ich bin auch ein Mann unter Autorität. Unter Autorität. Und weiter? Wenn ich meinem Diener sage, er soll gehen, dann muss er gehen. Dieser Centurios sagte, Jesus, ich habe begriffen, wie deine Autorität funktioniert. Du hast keine Autorität, weil du wer bist? Hocht Leute, ich muss euch das sagen. Ich habe das schon vor 25 Jahren gelehrt und die Leute haben sich darüber aufgeregt. Ich glaube nicht, dass man Autorität hat, weil man ein Christ ist. Ich glaube nicht, dass du Autorität über deine Frau hast, weil du ein Ehemann bist. Ich glaube nicht, dass ein Pastor über irgendeinen Christen auf dieser Welt zu bestimmen hat. Jakobus sagt, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Das ist sehr deutlich. Die Autorität über Satan hast du nicht, weil du ein Christ bist, sondern weil, beziehungsweise wenn, du unter der Autorität Gottes stehst. Unterwirf dich Gott, dann widerstehe dem Teufel. Jakobus drückt aus, wenn ich unter der Autorität Gottes stehe, muss ich das tun, was Gott mir befiehlt. Gott sagt, ich soll dem Teufel widerstehen, also tue ich das. Der Hauptmann wusste, dass Jesus unter der Autorität Gottes stand. Deshalb wusste er auch, dass Jesus tun konnte. Er sagte, Jesus, du musst nicht in mein Haus kommen. Ich habe erkannt, dass du unter der Autorität Gottes wandelst. Ich habe verstanden, wie Autorität funktioniert. Ich glaube das mit meinem ganzen Herzen, also sprich einfach, das reicht doch aus. Und Jesus war verwundert über diesen Glauben. Es ist so einfach und doch ist es für viele von uns so schwer. Epheser 5 spricht darüber, dass sich die Ehefrauen ihren Männern unterordnen sollen. Doch bevor darüber geschrieben wurde, steht da, unterwerft euch einander. 1. Korinther 11 sagt, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Ist es nicht interessant, wie gerne wir irgendwelche Stücke, die uns zusagen, aus ihrem Kontext reißen, um sie für uns zu verwenden? Schaut, was da steht. Die Frau steht unter der Autorität des Mannes. Das Haupt des Mannes ist Christus und Gott ist das Haupt Christi. Warum also konnte Jesus so vollmächtig handeln? Weil er sich völlig dem Vater unterworfen hatte. Er sagte, ich tue, was mir der Vater sagt, dass ich tun soll. Jesus erhielt seine Autorität also von einer glasklaren Hierarchie im Reich Gottes. Ab dem Augenblick, wo Jesus über die Erde wandelte, hatte Satan Angst vor ihm. Wisst ihr warum? Weil er feststellen musste, dass hier ein Mensch unter der höchsten Autorität läuft und er samt seinen Dämonen nichts dagegen unternehmen konnte. Jesus lief in Autorität, weil er unter Autorität stand. Das habe ich verstanden. Autorität funktioniert nur, wenn ich unter Autorität stehe. Der Hauptmann wusste, dass er keine Autorität mehr haben würde, wenn er nicht mehr in der römischen Armee wäre. Dann würden seine Soldaten gegen ihn rebellieren. Er wusste das. Jetzt schaut, Gott ist die Autorität Jesu. Jesus hat die Autorität über den Mann. Die Frau steht unter der Autorität des Mannes. Der Mann hat doch seine Autorität nur, weil sie ihm von oben gegeben wurde, nicht weil er männlich ist. Delegierte Autorität funktioniert nur so lange, wie man völlig unter der Autorität dessen bleibt, der einem die Autorität übertragen hat. Siehe, unterwerft euch Gott. Und dann wird der Teufel vor euch fliehen. Wir leben ein Leben, das sich Jesus Christus nicht vollständig unterworfen hat. Wir leben in dieser Welt und leben auch so, als wären wir von dieser Welt. Wir respektieren die klare Hierarchie des Reiches Gottes nicht. Und dann denken wir, wir hätten göttliche Autorität, weil wir Christen sind. So ist das nicht. Denn Autorität kommt nur aus der wahren Quelle von Autorität. Das ist Gott. Deshalb ist mir egal, was Römer 13,1 angeblich aussagt. Für mich ist es sehr schockierend, dass Christen jahrelang kein Problem damit hatten, einer Regierung zu gehorchen. Sie dachten, sie müssten Dinge mitmachen, die ihre Regierung einfach so bestimmte. Und plötzlich kam eine Pandemie und die Regierung war völlig durcheinander. Sie gab Befehle, die das Reich Gottes beleidigten und missachteten. Ja, und auch die Menschenrechte wurden mit Füßen getreten. Römer 13. Alle Autorität kommt von Gott. Er ist die Quelle aller Autorität. Von ihm kommt alle Autorität, so steht es da. Gott hat nicht jede Regierung eingesetzt. Die Menschen haben ihre Regierungen eingesetzt. Die Menschen haben sie gewählt. Wenn die Regierung also aus der Autorität Gottes aussteigt, hat die Regierung keine Autorität mehr über mich. Und ich muss mich ihr nicht mehr unterwerfen. Denen schaue ich in die Augen und sage, bitte steckt mich doch ins Gefängnis, wenn ihr wollt. Das ist mir egal. Ich werde nicht Gott ungehorsam sein und stattdessen einer menschlichen Regierung gehorchen. So einfach ist das. Die wahre Regierung steht unter Gottes Autorität. Und wer unter Gottes Autorität steht, hat auch menschliche Autorität. Dann lebst du dein Leben in Autorität. Genauso war das bei dem Centurio. Ich bin ein Mann unter Autorität. So funktioniert Glaube. Schaut, was Jesus in Matthäus 28 sagte. Er rief seine Jünger zusammen, bevor er zurück in den Himmel ging. Eine der letzten Anweisungen begann so: Alle Autorität wurde mir gegeben. Schaut, sogar Jesus sagte, ich habe keine Autorität, weil ich Jesus bin. Sie wurde mir gegeben. Seht ihr das, Leute? Gott ist die einzige und alleinige Autorität im Universum. und er gab dem Teufel nie irgendeine Autorität. Deshalb ignorierte Jesus ihn, als Satan ihm anbot, dass er ihm alle Königreiche der Erde geben würde. Christen haben zu mir gesagt, aber die Bibel sagt, dass dem Teufel alle Autorität auf der Erde gegeben ist und dass er sie geben kann, wem er will. Die Bibel sagt das nicht. Der Teufel behauptet das. Wie kann man auf den Worten eines Lügners eine Doktrin aufbauen? Denk darüber nach. Die Bibel nennt den Teufel einen Lügner. Wenn Satan zu Jesus geht und ihn bezüglich seiner Autorität anlügt, ignoriert Jesus ihn. Wir aber glauben ihm und gründen eine Doktrin auf diese Aussage, die eine Lüge ist. Satan hatte nie die Autorität über alle Königreiche der Erde. Er hatte nie auch nur irgendeine Autorität, die er hätte weitergeben können. Deshalb antwortete Jesus auf diese Lüge nicht. Denn warum sollte er sich mit einer Lüge auseinandersetzen? Denk darüber nach. Jesus hatte seine Autorität von Gott. Römer 13 sagt, dass alle Autorität von Gott kommt. Das bedeutet, wenn Gott niemandem Autorität gibt, hat niemand Autorität. Wenn Jesus also sagt, mir ist alle Autorität im Himmel und auf der Erde gegeben, deshalb geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Was passiert da? Der Vater hat alle Autorität. Er gibt sie Jesus. Und Jesus sagt, ich übertrage meine Autorität an euch. Ihr seid meine Apostel. Ihr sollt meine Kirche gründen. Ihr besitzt diese Autorität nun. Aber denkt daran, sie ist euch nur übertragen. Deshalb wandelten die Apostel in solcher Autorität, denn sie wussten, dass sie nur so lange in Autorität laufen würden, solange sie unter Jesu und Gottes Autorität bleiben würden. So funktioniert Autorität. Hat also ein Ehemann Autorität über seine Frau? Ja und nein. Er hat nur so viel Autorität, wie er selbst unter der Autorität Christi steht. Warum? Wenn du einen Mann hast, der völlig unter der Autorität Jesu lebt, und wenn Jesus deinem Mann dann sagt, wie er sich verhalten soll, ihr Ehemänner liebt eure Frauen, wie Christus seine Kirche liebt. Also, gebt euer Leben für sie hin. Liebe Ehefrau, wenn dein Mann sein Leben für dich hingibt und bereit ist, für dich zu sterben, wenn er nur Interesse für dich hat und ohne Selbstsucht lebt, würdest du dich solch einer Autorität nicht gerne unterwerfen? Einer Autorität, die dient, die weder manipuliert noch kontrolliert, die ihr Leben hingibt für mich. Oh, ich kenne die Antwort von euch Frauen. Oh Gott, wie gerne ordne ich mich meinem Ehemann mit großer Freude unter. Wenn wir Ehemänner also lernen würden, uns der Autorität Jesu unterzuordnen, wäre dieser ganze Unterwirf dich deinem Mann Müll gar kein Thema. Da gab es einen Mann, der nicht einmal den jüdischen Glauben hatte. Und Jesus wunderte sich über seinen Glauben. Wir müssen in unserem Herzen ergreifen, dass niemand Autorität über irgendjemanden hat, solange er nicht unter einer anderen Autorität läuft. Ich nehme mal geistliche Autorität. Du musst begreifen, dass geistliche Autorität übertragen wird von der Quelle aller Autorität, also von Gott. Er delegierte seine Autorität an Jesus und Jesus gab die Autorität weiter an die Menschen. Wer das begriffen hat, für den ist Glaube nicht mehr kompliziert. Der kann tun, was er auch will, Er weiß immer, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich meinen nächsten Gedanken wirklich aussprechen soll, aber ich tue es. Die Christen auf der ganzen Welt haben eine schlimme Sünde begangen, indem sie die Autorität über ihr Leben einem Mann, der sich Pastor nennt, gegeben haben. Das ist eine Sünde. Versteht ihr warum? Viele von euch haben eine Person, die ein Pastor ist, genommen und diese Person zwischen sich und Gott gestellt. Das ist eine Sünde. Denn die Struktur ist sehr klar. Gott, Jesus, Menschen. Niemand, keine Person auf dieser Welt kann zwischen dir und Jesus stehen. Das ist der Geist des Antichrists. Anti im Griechischen bedeutet nicht gegen, sondern statt. Jede Person, die sich als Mittler zwischen Gott und einem Menschen stellt, handelt im Geist des Antichrists. Und jeder Mensch, der eine andere Person zwischen sich und Jesus stellt, unterwirft sich dem Geist des Antichrists. Deshalb möchte ich niemals, dass irgendjemand mich zwischen sich und Jesus stellt. Es ist falsch zu glauben, dass es einen Menschen gibt, der mehr Autorität über mein Leben hat als ich selbst. Zeig mir die Bibelstelle, wo steht, dass zwischen Jesus und seiner Kirche, zwischen Jesus und mir persönlich noch irgendjemand stehen soll. Das findest du in der Bibel nicht. Kein Leiter hat Autorität über mein Leben. Diese Autorität wurde ihnen niemals übertragen. Jesus hat uns Autorität über unser eigenes Leben gegeben. Weil wir christliche Leiterschaft missverstanden haben, denken wir, dass es Menschen gibt, die Autorität über uns ausüben sollen. Das ist nicht biblisch. Ich habe keine Autorität über Daniel, außer in meinem Haus, in dem er mit uns lebt. Denn Debbie und ich haben dieses Haus gemietet und Daniel muss in diesem Haus unter unserer Autorität leben. Manchmal muss ich in diesem Haus Autorität ergreifen und sagen, Leute, in meinem Haus machen wir das so oder so. Das müsst ihr respektieren. Ich habe auch bei der IPS Autorität über Daniel, denn es ist meine, unter Anführungszeichen, Schule. Ebenso habe ich Autorität über Daniel, was unsere Arbeit angeht. Denn dafür bezahle ich ihn. Aber in seinem Leben habe ich keine Autorität. Absolut null. In dem Augenblick, wo ich ihn kontrollieren oder manipulieren wollte, würde ich im Geist der Zauberei handeln. Der Teufel manipuliert und kontrolliert. Jesus leitet. Jesus hat seine Autorität nie genutzt, um zu kontrollieren oder zu manipulieren. Glaubt ihr wirklich, dass die Kirche heute sich in solch einem Chaos befinden würde, wenn sie in Jesu Autorität laufen würde? Jesus könnte seine Autorität nutzen, um die Ordnung in der Kirche wiederherzustellen. So machen es Leiter und Chefs in der Welt. Aber er tut es nicht. Denn Jesus manipuliert und kontrolliert nicht. Er nutzt seine Autorität, um zu dienen und zu leiten. Wenn du dich also der Manipulation und Kontrolle von irgendjemandem unterwirfst, ordnest du dich dem Geist des Bösen unter. Wenn du andere Menschen manipulierst und kontrollierst, selbst wenn du es nicht weißt, wirst du vom Bösen benutzt. Lasst uns Autorität verstehen. Jesus, du musst nicht in mein Haus kommen. Ich weiß, wie Autorität funktioniert. Autorität fließt. Du stehst auch unter einer Autorität. Du brauchst nur ein Wort zu sagen und das Wunder wird geschehen. Was würde geschehen, wenn jeder Christ auf dieser Welt aufwachen würde, und unser größter Wunsch nicht mehr wäre, Autorität zu haben, sondern uns zu unterwerfen unter die Autorität unseres Königs Jesus. Könnt ihr euch das vorstellen? Jeder Christ würde sagen, Jesus, ich gehe unter deiner Autorität. Und alle würden die Autorität Christi auf dieser Erde ausüben. Und wir würden niemals irgendjemandem erlauben, Autorität über uns auszuüben. Es ist nicht kompliziert. Wir haben es nur schwierig gemacht. Danke fürs Zuhören.